Wir werden jetzt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wir werden jetzt inshallah ta'ala weitermachen, aber wir werden jetzt ein bisschen, also nicht so zu ausführlich jetzt, das war jetzt Alhamdulillah sehr ausführlich. Die nächste Frage, die wir uns stellen, ist, ist es den Menschen erlaubt, bei den Worten Allahs Zuflucht zu suchen? Das ist auch eine Aqidah-Angelegenheit. Ist es erlaubt, bei den Worten Allahs, subhanahu wa ta'ala, Zuflucht zu suchen? Das heißt, Zuflucht suchen bedeutet Schutz suchen, Unterschlupf suchen bei jemandem. Und natürlich ist hiermit, wenn wir das Thema Zuflucht suchen ansprechen, auf Arabisch Istihada, dann meinen wir damit nicht Hilfe suchen bei einer Sache, die ein Mensch bewältigen kann. Sondern wir meinen hier Hilfe suchen bei einer Sache, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kann. Ja? Und auch als wir vorhin gesprochen haben, aber das sind Sachen, muss man dazu sagen, das versteht sich von selbst. Okay? Wenn wir reden von der Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, oder wenn wir reden von der Ibadah, Furcht zu haben, dann natürlich meinen wir die Furcht, die nur Allah gebührt. Und wir reden nicht von der natürlichen Furcht, die jeder hat. Jeder von uns hat Angst, dass seine Hand verbrennt, wenn Feuer vor ihm ist. Jeder von uns hat Angst, von einer Brücke runterzufallen. Das ist nicht die Angst, für die du zur Rechenschaft gezogen wirst, ja. Sondern das ist eine natürliche Angst, die dir persönlich verankert ist. Auch Musa a.s., als er den Stock geworfen hat vor Allah azza wa jal, als Allah mit ihm gesprochen hat, ja. Als er den Stock geschmissen hat, wurde es zu einer Schlange. Und Musa hat Angst bekommen vor dieser Schlange. Das heißt, diese natürliche Angst, davon reden wir nicht. Wir reden von denen Angst, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Das heißt also, man hat Angst in seinem Herzen vor einer Sache, zu der nur Allah imstande ist. Ja? Alles andere wäre höchst gefährlich. Wie eine Person, die Angst hat vor einem Geschöpf, aufgrund einer Sache, zu der sie gar nicht fähig ist. Okay? Wie zum Beispiel eine Person, die Angst hat vor Verstorbenen. Sie hat Angst, einem Verstorbenen Unrecht zu tun. Und dass der Verstorbene sich bei ihm rächen könnte. Okay, in seinem Schlaf oder im Wachzustand, wie dem auch immer. Diese Angst nennt man Khauf al-Sirr und das ist eine Form von Schirken, wo Allah ta'ala uns davor bewahrt. Das heißt, wir reden hier von der, auch hier, wenn wir von Zuflucht sprechen, von der Zufluchtsuche sprechen, meinen wir, dass wir bei Allah Schutz und Hilfe suchen bei einer Sache, zu der nur Allah Azza wa Jal auch fähig ist. Weil das ist ja logisch. Ja? Es geht aber hier darum, bei Allah Hilfe zu suchen und bei Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht zu suchen, das ist das richtige Wort, zu sagen, A'udhu billahi. A'udhu billahi heißt, ich suche Zuflucht bei Allah. Diese Sache ist eine Ibadah. Und das gilt für Allah ganz allein, wie jeder andere Ibadah auch. Was ist aber, wenn ich sage, ich suche Zuflucht bei den Worten Allahs, subhanahu wa ta'ala? Darf man das oder darf man das nicht? Die Antwort lautet, man darf das. Warum? Weil das Sprechen ist eine Eigenschaft Allahs, subhanahu wa ta'ala. Das Sprechen ist eine Eigenschaft Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet, alaihi salatu wassalam, er hat uns das vorgemacht, indem er in einem Hadith Folgendes gesagt hat. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan, thumma qala a'udhu bi kalimatillahi tammat, min sharri ma khalaq, lam yadurrahu shay'un hatta yartahila min manzilihi dhalik. Auf Deutsch, wer an einen Ort kommt und sagt, ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Schlechten, das er erschuf, so schadet ihm nichts, bis er diesen Ort wieder verlässt. Nochmal, der Hadith im Sahih Muslim. Wer an einen Ort kommt und sagt, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, auf Deutsch, ich suche Zuflucht bei den vollkommenen Worten Allahs vor dem Schlechten, das er erschuf. So schadet ihm nichts, bis er diesen Ort wieder verlässt. Kein Djinn, keine Schlange, kein Skorpion, kein Mensch wird ihm schaden an diesem Ort, an dem er diese Worte gesprochen hat. Deswegen, die Kunst ist was? Die Kunst ist, dass man sich daran erinnert, diese Worte zu sprechen. Das ist die Person, der Allah subhanahu wa ta'ala wirklich Erfolg verliehen hat, al-Muwaffaq, wenn sie diese Sache sagt, und deswegen gesagt, gibt es eine Überlieferung über Umar radiallahu ta'ala anhu, dass er gesagt hat, ich mache mir keine Sorge darüber, dass das Dua erhört wird. Ich mache mir keine Sorge darüber, dass das Dua erhört wird. Sondern ich mache mir Sorge darüber, dass ich überhaupt Dua mache. Ich mache mir Sorge darüber. Warum? Weil er sagte, Allah also im Koran hat versprochen, dass er Dua hat. Aber wo ist mein Teil der Aufgabe, dass ich dann auch Dua tatsächlich mache und meine Hände erhebe und im letzten Teil der Nacht aufstehe und Allah zum Beispiel darum bitte. Die nächste Frage, die wir in diesem Zusammenhang stellen wollen. Es geht um das, die Frage, widerspricht das Handeln dem Gottvertrauen? Widerspricht das Handeln dem Gottvertrauen? Gottvertrauen auf Arabisch heißt Tawakkul. Und das Tawakkul, sich auf Allah verlassen, ist eine Handlung des Herzens. Und sie ist eine der edelsten Handlungen des Herzens überhaupt. Denn Tawakkul weist auf die Vollkommenheit des Glaubens im Herzen hin. Der Iman, wenn jemand Tawakkul hat, Allahu Akbar, dann sein Iman ist auf der höchsten Stufe. Warum? Weil wer verlässt sich auf Allah, ohne an Allah zu glauben? Das ist Nummer eins. Nummer zwei, sich auf Allah zu verlassen, bedeutet davon überzeugt zu sein, wer so handelt, wie Allah von ihm es verlangt, er wird das Ende bekommen, das Allah ihm versprochen hat. Und ich finde, eines der besten Beweise, und deswegen erwähne ich das auch öfter, eines der besten Beweise, dass eine Person Tawakkul hat, Gottvertrauen hat, ist eine Person, die spendet. Eine Person, die spendet. Weil Spenden, der Mensch natürlicherweise ist geizig. Wenn er 10 Euro hergibt, er denkt sich, er hat 10 Euro weniger jetzt. Es ist ein innerer Kampf mit seinem eigenen inneren Ich. Wenn er dieses Geld aber hergegeben hat und sich überwunden hat und hat es für Allah gemacht, dann müsst ihr euch vorstellen, er geht davon aus, dass der Engel, den er nicht sehen kann, auf der rechten Seite, diese Tat aufgeschrieben hat. Dass er diese Tat nicht vergisst. Dass Allah ihn dabei gesehen hat. Er glaubt daran, dass Allah auch nicht vergisst. Er glaubt daran, dass diese Tat auch nach tausenden von Jahren, wenn er gestorben ist, zur Erde geworden ist, nicht vergessen werden wird. Er glaubt daran, dass dieser Mensch, nachdem er zerfallen ist, eines Tages zusammengesetzt werden wird. Aus seinem Steißbein wieder erschaffen wird. Auferstehen wird auf einer Erde, die anders ist als die Erde, auf der wir uns jetzt befinden, mit allen anderen Abermilliarden von Menschen. Und er glaubt daran, dass eine Waagschale oder sogar viele Waagschalen aufgestellt werden und dass eines Tages diese Sache, die, wenn ihn niemand daran erinnern würde, er sich schon längst vergessen hätte, weil sein Gedächtnis gab es in der Zwischenzeit schon nicht mehr. Er glaubt daran, dass eines Tages diese gute Tat, wie auch immer, in die Waagschale, die rechte Hälfte der Waagschale, gelegt werden wird. Und er wird dann dafür hinterher, irgendwann mal 50.000 Jahre später, belohnt werden, indem er im Paradies eine bestimmte Belohnung dafür bekommen wird. Das ist eine Person, die spendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist das Gottvertrauen. Deswegen habe ich gesagt, es weist ihn auf gewaltig großen Iman, weil er an all diese Sachen, die wir erwähnt haben, glaubt. Das Problem ist jetzt, Handeln und Gottvertrauen. Ist das eine Ergänzung? Ist das ein Widerspruch? Wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Dingen? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran al-Karim mitgeteilt, dass Tawakkul ein Teil des Iman ist. Wer kann mir einen Beweis bringen aus dem Koran oder aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass das Gottvertrauen, Tawakkul, Teil des Iman ist? Oder eine Eigenschaft von gläubigen Menschen ist oder von Allah angeordnet worden ist. Bismillah. Und vertraut auf Allah, wenn ihr Gläubige seid. Barakafik. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّرُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Das heißt, auf Allah vertraut, vertraut auf Allah, wenn ihr Gläubige seid. Wollt ihr jemand noch anderes sagen? Also er belegt nicht, oder Allahu a'lam, ob er belegt, dass es zur Ibadah gehört. Aber sagt, und wer auf Allah vertraut, dem ist er genüge. Ja, tamam. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Das heißt, wer auf Allah vertraut, dem ist er seine Genüge. Das heißt, du brauchst, wenn du Allah hast, ist genug falsch. Du brauchst niemand anderes mehr. Tamam, zweifellos, das ist ein Teil, weißt du auch hin, das ist ein Teil des Glaubens, zweifellos. Tayyib. Wenn du im Gebet einen Fehler gemacht hast, okay, und du weißt nicht, was du machen sollst, also du weißt nicht, wie du den Fehler korrigierst, zu wem gehst du ihn zu fragen? Ha? Imam. Zum Imam, okay. Warum gehst du zum Imam? Weil es besser weiß. Weil er es besser weiß, richtig? Barakallah. Habt ihr gesehen den Zusammenhang zwischen dem Vertrauen auf den Imam und dem Wissen? Richtig? Du vertraust ihm, weil er es weiß. Das gleiche in Dunya-Angelegenheiten. Denk an den Arzt, denk an deinen Lehrer. Du vertraust ihm, dass der Mathe-Lehrer, der kann dir die Antwort geben auf die Frage. Du vertraust ihm. Wegen seinem Wissen. Allah Azza wa Jal sagt im Quran Karim, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. Und Allah gehört das Verborgene der Himmel und der Erde. Also wenn ihm das Verborgene gehört, dann das offensichtlich sowieso. Okay? Allah gehört das Verborgene, Ghaib von Himmel und Erde. Und zu ihm wird jede Angelegenheit zurückgebracht. So diene ihm und verlasse dich auf ihn. Wunderbar. Du hast gerade ein Argument selbst gegen dich selbst gehört, warum du einem Menschen vertraust. Warum? Weil er besser weiß als du. Allah Azza wa Jal weiß alles. Er hat sich als nicht nur Alim und Ghaib bezeichnet, das ist der Wisser über die verborgenen Dinge, sondern im Koran sogar nicht Alim, sondern Allamul Ghuyub. Wer kann unter den Geschwistern die Arabisch sprechen? Mir sagen, was ist der Unterschied zwischen Alimul Ghaib, das heißt derjenige, der das Verborgene kennt, und Allamul Ghuyub? Allam statt Alim und Ghuyub statt Ghaib. Wer kann mir sagen, was der Unterschied ist? Ja. Und das andere, der über das alles, dass er über alles weiß, der Allwissende. Oder? Teilweise ja, teilweise nein. Ist das Ghuyub irgendwie so, das verloren gegangen oder? Ja, nein, nein. Nein. Ghaib ist alles, was wir als Menschen nicht sehen können. Drei. Ah. Ein bisschen, wenn man etwas. Das ist eine sprachliche Sache, also das ist... Also der Lehrer also nein. Im Arabischen, also das ist Alim und Allam. Alim, der weiß alles. Allam ist eine Steigerungsform von Alim. Ja, das ist im Deutschen nicht mit einem Wort wiederzugeben. Man kann nicht ein Wort geben. Er heißt, er weiß alles und Allam heißt, zum Beispiel, er kennt alles in- und auswendig. Ja? Oder er weiß absolut alles. Das heißt, du musst irgendwas hinzufügen. Und Al-Ghaib ist das Verborgene und Ghuyub ist der Plural. Also alle Dinge, die verborgen sind, Allah kennt sie absolut in- und auswendig. Wie auch nicht, subhanahu wa ta'ala, er hat sie alle erschaffen. Und er hat alles aufgeschrieben, noch bevor Himmel und Erde erschaffen wurden, 50.000 Jahre vor. Ja? Das heißt, er kennt alle Dinge. Deswegen, wenn jemand sich von ihm abwendet und sich auf jemand anderes verlässt in einer Sache, außer Allah, Allah sagt dir, mach es so, das ist für dich gut. Mach diesen Vertrag nicht, das ist haram. Mach, bete, das ist besser für dich. Verzichte auf diese Frau, weil die ist schlecht für dich. Und du verzichtest auf denjenigen, der alles weiß. Und widmest dich einer Person, die glaubt, was zu wissen. Ja? Die glaubt, etwas zu wissen. Sogar teilweise sie denkt, aber sie weiß nicht. Ja? Das ist ein Armutszeugnis. Das ist eine traurige Sache. Das ist eine Sache, die wirst du bereuen in diesem Leben, noch bevor du das nächste Leben bestreiten wirst. Ja. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken. Und Allah subhanahu wa ta'ala, guck mal, wie die Propheten gesagt haben. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ Unsere Religion, der Aqidah von Musa, die gleiche wie die Aqidah von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die Religion, Allah ist immer die gleiche gewesen. Der Glaube war immer der gleiche. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ O Moses, Entschuldigung, Moses sagte, O mein Volk, wenn ihr wirklich an Allah glaubt, dann verlasst euch auf ihn, wenn ihr wirklich Muslime seid. Und hier Musa a.s. hat also gesagt, wenn du wirklich glaubst an Allah, Tawakkul, Gott vertrauen, Gott, sich auf Gott verlassen, ist Teil davon. Ja? Und zum Gottvertrauen von Musa gehörte, dass er ein ganzes Volk mit sich genommen hat. Allah hat ihm gesagt, zieh los vom Pharao aus Ägypten raus. Zieh los, hat es gemacht. Geh zum Meer, ist zum Meer gegangen. Er soll mit dem Stock auf das Meer schlagen und das Meer hat sich gespalten und er ist darin gelaufen. Alles auf Gott vertrauen. Natürlich könntest du sagen, Allah hat ihm ja gesagt, was um die Kinder Israels? Sie haben ihm darin gefolgt. Das ist Iman. Das ist Iman. Weil wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dir jetzt etwas sagt, liest in einem Buch, das authentische Hadithe beinhaltet, und wie Sahih Bukhari und andere, du liest, als würdest du den Prophet sallallahu alaihi wasallam hören und sprechen. Das gleiche. Weil das ist das Argument gegen dich am Tag der Auferstehung. Das gleiche. Ja? Deswegen, es gibt darin keinen Unterschied. Tayyib. Allah sagte, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen, Al-Imran 160. Und Allah sagte, und viele andere Eier. Wichtig ist für uns, liebe Geschwister, dass die Pflicht eines Gläubigen ist, es auf seinen Herrn, den Herrn der Himmel und der Erde, zu vertrauen und Gutes über ihn zu denken. Doch er muss gemäß dem Gesetz und den zur Verfügung stehenden Mitteln handeln. Er muss gemäß dem Gesetz und den zur Verfügung stehenden Mitteln handeln. Das heißt, Gottvertrauen bedeutet eben nicht, nicht zu handeln, sondern Gottvertrauen bedeutet zu handeln, aber gemäß dem Gesetz. Aber gemäß dem Gesetz. Und die zur Verfügung stehenden Mitteln, die Allah uns angeordnet hat, dass man nach ihnen handelt, ist Teil des Glaubens an Allah. Und Teil des Glaubens an die Weisheit Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und widerspricht dem Gottvertrauen nicht. Der Führer, der auf Allah Vertrauenden ist, wer? Wir sagen, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Führer, der auf Allah Vertrauenden, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pflegte gesetzesgemäß zu handeln und gemäß den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen. Beispiel. Er suchte für sich selbst vor dem Schlafen Zuflucht bei Allah. Beim Vorschlafen, was hat er gemacht, sallallahu alaihi wa sallam? Er hat Bittgebete gesprochen. Er zog im Krieg die Rüstung an. Manchmal zog er sogar zwei Panzerhemden übereinander, sallallahu alaihi wa sallam. Er grub zum Schutz um Medina einen Graben. Ich meine, verlässt euch in die Lage. Es geht darum zu verstehen. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist der Gesandte Allahs. Er bekommt Offenbarung vom Herrn der Welt. Jibril steht ihm bei. Er hätte sagen können, wofür das Ganze? Ich mache Dua und Allah wird mir Engel schicken, wie er ein Badr geschickt hat. Und sagst du erledigt, oder? Die Engel, die mitgemacht haben beim Kampf, was meint ihr? Hätten sie den Kampf nicht alleine gewinnen können? Brauchen die Engel die 300 Sahabe, die ja auf dem Feld sind? Gegen 1000? 1000, also 1000 wir Muslimhäuser hätten sie besiegt. Okay? Die 300 Engel und Jibril war dabei, was ist welcher Engel noch? Das heißt in anderen Worten, hier sehen wir ganz klares Beispiel dafür, dass das Handeln gemäß dem Gesetz Allahs, das ist die Aufgabe eines Muslims. Wenn danach noch eine zusätzliche Unterstützung Allahs kommt, Alhamdulillah, aber wenn sie nicht gehandelt hätten, hätten sie auch keine Unterstützung bekommen. Und der Beweis bei der Grabenschlacht am Ende, wie ist sie ausgegangen? Erfolgreich. Und wodurch? Ich habe nicht verstanden. Was war am Ende? Wir haben die Muslime gewonnen. Wie? Allah ibarak fi. Allah hat einen Sturm, einen Wind gesandt. Ah, der Sturm, Wind gesandt, das war's. Sie haben gekämpft, soweit sie konnten, aber den Rest, Allah hat das nicht. Allah hätte es auch von vornherein machen können, wenn er wollte. Dann, wenn du rückwärts, Allah hätte die Ungläubigen gar nicht, wenn er wollte, hätte ihn gar nicht erschaffen. Richtig? Aber Allah macht, was er will. Und du bist Teil seines Planes. Und Allah prüft die einen Menschen durch die anderen. Das ist ja der Punkt. Allah prüft die einen durch die anderen. Wenn Allah dir Geld gegeben hat und schickt zu dir einen armen Menschen, er prüft den einen durch den anderen. Prüft deinen Geiz gegen seine Geduld. Und er schaut, wer besteht. Und der, der besteht, der wird dafür belohnt. Das heißt, das halten wir fest, dass das eine dem anderen nicht widerspricht. Und wir fassen die Dinge zusammen. Wer ist jetzt als letzter Satz, und dann schaut da, beenden wir in der Ta'ala. Und zwar, es geht darum, das Prinzip Ursache und Wirkung. Prinzip Ursache und Wirkung. Dieses Prinzip, an diesem Prinzip festzuhalten, As-Sabab al-Musabbib, widerspricht manchmal dem Tawhid, manchmal widerspricht ihm teilweise und manchmal widerspricht ihm gar nicht. Der Gegenteil. Erstens, erster Fall, er widerspricht dem Tawhid grundsätzlich. Das heißt, der erste Fall, der Tawhid ist vollkommen außer Kraft gesetzt und wir lassen davor bewahren. Das ist der Mensch, der sich an das Prinzip Ursache, Wirkung festklammert und sich vollkommen darauf verlässt und nicht auf Allah subhanahu wa ta'ala. Obwohl es dafür gar keinen Beweis gibt. Weder einen religiösen Beweis, noch einen empirisch nachweisbaren Beweis. Wie zum Beispiel die Diener der Gräber. Die Leute, die zu Verstorbenen beten. Die Leute, die glauben, bestimmte Leute, die Wali sind, rechtschaffene Menschen Allahs waren, dass sie irgendwelche Sachen machen können nach ihrem Tod, zu dem sie nicht einmal zu Lebzeiten imstande waren. Okay? Zu Lebzeiten waren sie imstande. Und dann war er krank und am Sterben und brauchte selbst Unterstützung. Und plötzlich, als er gestorben ist und seine ganze Kraft verloren hat, plötzlich konnte er, kann er noch Sachen machen, die er vorher nicht machen konnte. Ja? Das heißt, dieser Glaube, wo der Al-Billah, der Fond des Schirk, wenn wir uns davon bewahren. Und das ist eine Art, sich auf Ursache, Wirkung zu stützen, wofür es weder einen gesetzlichen Beweis gibt, noch einen empirisch nachweisbaren Beweis gibt. Allah sagte über solche Leute, إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. Wer Allah etwas beigesetzt, dem verbietet er fürwahr das Paradies und dessen Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein. Der zweite Fall. Man hält sich an gesetzlichen Ursachen fest und vergisst denjenigen, der diese Ursache gesetzt hat, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Form von Ashirk. Das ist eine Form von Ashirk. Das heißt also, man glaubt fest daran, dass Ursache-Wirkung ist, Allah ist derjenige, der diese Sache gesetzt hat, aber man vergisst seinen Herrn dabei. Man vergisst seinen Herrn dabei und das ist eine Form von Ashirk und bringt einen nicht vom rechten Weg ab. Bringt einen nicht also vom Islam ab. Und der dritte Fall ist, man hält sich an den Ursachen fest, weil sie Ursachen sind, während man sich im Innersten auf Allah stützt. Man glaubt, dass diese Ursachen von Allah erschaffen sind und wenn Allah will, lässt er sie unwirksam sein. Und wenn er will, lässt er sie bestehen. Das heißt also, man glaubt daran zum Beispiel, dieses Medikament, wenn man es nimmt, wird man durch Allah Azza wa Jal gesund. Und wenn Allah will, dann wird man durch dieses Medikament nicht gesund. Aber weil dieses Medikament nachweisbar hat es den Leuten durch Allahs Erlaubnis geholfen, nimmt man es ebenfalls. Denn Allah ist derjenige, der diese Gesetze auch erschaffen hat. Die Naturgesetze, die chemischen Gesetze, die physikalischen Gesetze, Allah hat es erschaffen. Aber wenn er will, setzt sie außer Kraft. Beste Beweis ist Ibrahim a.s. Wir wissen, wenn ein Mensch in Feuer geht, er stirbt und verbrennt. Aber als Ibrahim im Feuer war, er starb nicht und ist nicht verbrannt worden. Okay? Das sind die drei Fälle, die wir dazu unterscheiden haben. Und inshallah ta'ala machen wir dann später weiter. Und Allah belohnt eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das sehen wir kathira.